Die Attentäter von Halle und Hanau waren beide nicht ungebildet. Sie hatten Abitur, sie hatten studiert. Was sie außerdem verband, war ihr Weltbild, das sich aus Verschwörungstheorien, Rassismus und Frauenhass zusammensetzte, und ihre Arbeitslosigkeit. Ich will damit nicht sagen, dass Arbeitslose häufiger zu rechtsextremen Terroristen werden. Ich will aber sagen, dass Rassismus und Verschwörungstheorien gefährlicher werden, wenn sie auf Perspektivlosigkeit treffen. Unsere Gesellschaft wird also unmoralischer, wenn sie nicht gerecht ist. Und sie wird rechter, wenn sie Menschen keine gerechte Zukunft versprechen kann. Die gesellschaftliche Übereinkunft, auf der unser System der parlamentarischen Demokratie gebaut ist, hängt fest damit zusammen, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass jeder die gleichen Chancen hat. Wird diese Übereinkunft gebrochen, droht alles zu zerbrechen.